Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als X2Tobi, und ich stehe jetzt hier mit Sebastian Nerz und über zwei Dinge wollte ich kurz sprechen. Wir haben jetzt Samstag 14 Uhr, soweit sind wir noch nicht mit dem Wahlprogramm, da kommen wir gleich zu, aber gestern war ja die Bufo-Aussprache und du hast ja leider nicht dabei sein können. Was hast du denn so von außen davon mitbekommen und was ist dein abschließender Eindruck von dem, was du von außen erfahren hast? Ja, zuerst mal, es tut mir wirklich leid, dass ich gestern nicht kommen konnte, ich hatte einen privaten Termin. Da fragen wir dann noch nicht weiter, warum, das muss so hingenommen werden, akzeptiert werden. Ja, und dann war die Hinfahrt auch noch schwer, da gab es ein paar Staus und Unfälle und dann hat sich alles nochmal verzögert. Die Stimmung, die ich mitbekommen hatte von außen, war eigentlich sehr gut. Es gab ein paar kritische Nachfragen, ein paar aggressive Fragen, aber insgesamt eine konstruktive Stimmung, soweit ich das mitbekommen habe. Leider wurde die Absprache dann ja zu früh beendet, weil dann ein Hausmeister uns rausgeworfen. Ja, da darf ich ihm einwerfen, im Krähennest, ihr braucht bei YouTube einfach nur mal Hausmeister und Bufo-Aussprache eingeben. Ich habe es vorhin extra veröffentlicht, so als Unterhaltungswert ist es ja auch ganz schön. Ja, ich finde das schön. Ja, so nach dem, was du hast verfolgen können von der Presse, wie ich es mitbekommen habe, ist das auch tatsächlich von der Presse relativ positiv, bis auf die üblichen Ausnahmen aufgenommen worden. Ist das auch dein Eindruck? Ja, das war mein Eindruck von dem, wie ich... Ich habe natürlich nicht mit allen reden können, aber von denen, die ich angesprochen wurde, die fanden die Aussprache insgesamt positiv. Und wir müssen jetzt einfach nach vorne schauen. Wir müssen als Partei Sebastian, arbeiten. Sebastian, nach vorne schauen. Ja, nach vorne schauen. Furchtbar. Nein. Ich finde das tatsächlich wichtig. Wir haben unseren Streit gehabt, der Streit ist beigelegt und wir müssen jetzt einfach weiterarbeiten. Das ist doch jetzt eine klare Auslegung. Und er ist wirklich beigelegt, die Frage ist, ist wirklich beigelegt oder ist das eine Show gewesen gestern? Nein, für mich ist dieser Streit beigelegt. Wir haben eine Arbeitsweise gefunden, wie wir zusammen arbeiten können. Das wird funktionieren. Okay, das glaube ich dir so. Aber das ist auch genau das, was ja eigentlich gestern alle wissen wollten. Ne? Wie geht es jetzt weiter? Und jedem ist auch klar, Personaldiskussionen können wir nicht gebrauchen. Deswegen führen wir die jetzt auch nicht. Das Thema ist einfach durch. Genau. Geht weiter. Und das ist auch der Eindruck, den ich, das habe ich, glaub ich, selber gestern als glaubwürdig empfunden. Und deswegen können wir das Thema beiseite legen. So, zu den Wahlprogrammanträgen. Du hast einen Wahlprogrammantrag ja schon durchgebracht. Ja. Erzähl mal eben kurz. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie die Struktur des Bundestagswahlprogramms aussehen kann. Vor allem, damit wir wissen, was wir noch arbeiten müssen. Wir werden auf diesem Parteitag, egal wie weit wir kommen, wir werden nicht ganz fertig werden, wir werden danach noch Arbeit haben vor dem nächsten Parteitag. Und wenn wir im Vorfeld wissen, welche Kapitel es gibt, welche Reihenfolge die haben, dann wissen wir, wo wir noch arbeiten müssen. Diese Struktur wurde angenommen, das hat mich sehr gefreut. Gut, dann würde ich sagen, wir müssen jetzt darauf warten, dass die Piraten noch die Wende finden, wie das immer so ist. Wenn es hektisch wird, dann geht es in der Regel ja ganz schnell. Glaubst du, das wird ja auch so passieren? Ich fand, dass wir bisher sehr schnell waren. Es gab kaum Debatten über die Tagesordnung, das wurde relativ schnell angenommen. Danach ging es dann tatsächlich in die inhaltliche Debatte. Und gerade Wirtschaftspolitik, da müssen wir eine Grundsatzentscheidung treffen. Die Linken haben mehrere Jahre gebraucht für dieses Grundsatzprogramm. Die FDP hat das jetzt das vierte, fünfte Mal, ich weiß nicht, über den Haufen geworfen, auch immer nach jahrelanger Debatte. Also von daher sind wir da tatsächlich schnell. Ja, vielleicht sollten wir es mal propagieren, weil das kommt draußen ja überhaupt gar nicht an. Sollten wir. Denn so wie man das von außen nicht wahrnimmt, wenn man drinsteckt, dann sieht man das ja schon, dass ganz viele Piraten sagen, wir brauchen Wirtschaftspolitik. Dem ist jetzt ja auch Rechnung getragen worden, insofern, als dass es ganz oben auf der Agenda hier heute steht. Genau. Dann hoffen wir nur, dass wir da am Ende erfolgreich sind. Und, ich gehe davon aus. Wirtschaftspolitik ist auch ein Steckenpferd von dir? Nein, nicht so sehr. Ich bin Innenpolitiker, ich möchte mich um Bürgerrechte kümmern. Ich möchte mich darum kümmern, dass Politik strukturell verändert wird, dass wir das Verhältnis zwischen Ministerien und Bundestag verändern, dass tatsächlich wieder der Bundestag die Entscheidungen trifft und nicht die Ministerien. Von daher Innenpolitik, nicht Wirtschaftspolitik. Ja, du wirst ja die Möglichkeit haben, da ich fest davon überzeugt bin, dass wir mindestens 5% kriegen, spreche ich jetzt mit einem künftigen Bundestagsabgeordneten. Und ich würde sagen, vielen Dank für das kurze Interview, den Eindruck und vielleicht sprechen wir uns bis morgen Abend nochmal. Alles klar, danke, sehr Sebastian. Gerne, danke dir. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.